Haven't you noticed? Hast du das nicht gemerkt? I'm always pushing you to Jesus, pushing you to Jesus. Ich schubse dich immer zu Jesus. Ich schiebe dich immer zu Jesus. I'm doing everything to motivate the body to connect to the head and make sure the head is the one who directs the body. Ich tue alles, um den Leib zu motivieren, sich mit dem Haupt zu verbinden und dafür zu sorgen, dass das Haupt den Leib leitet. You need to understand that the body not completely connected and fed and nourished by the head is not a good body. Du musst verstehen, dass ein Leib, der nicht vollständig mit dem Haupt verbunden ist und von diesem gespeist und genährt wird, kein guter Leib ist. Aber schau dir das an. Er ist nicht nur genährt, sondern er ist durch die Gelenke und Bänder miteinander verbunden und wächst mit dem Wachstum, das von Gott kommt. Wachstum kommt also nicht durch die Strategie. Wachstum entsteht nicht durch Programme. Wachstum kommt nicht in größere Gebäude. Weißt du, dass es Spezialisten für Gemeindewachstum gibt? Wusstest du das? Sie recherchierten und fanden heraus, wie man eine Gemeinde zum Wachsen bringen kann. Ich glaube, dass viele von ihnen sehr erfolgreich waren, wenn es darum ging, eine Institution zu vergrößern, aber nicht die Gemeinde selbst. Das Wachstum kommt von Gott. Die Gemeinde ist der Leib, bedeutet Folgendes. Zuallererst, Jesus ist das Haupt, das einzige Haupt. Mehr Häupter kann es nicht geben. Jesus, das Haupt, ist gestorben, also sind auch wir mit ihm gestorben. So kann der Leib, die Gemeinde, frei von der Kraft der Sünde leben. Christus hat immer den ersten Platz, denn die Bibel sagt, dass das Haupt den Vorrang hat. Schau, was ich hier in meinen Notizen aufgeschrieben habe. Es wird einige in unseren Reihen geben, die auf Religion statt auf Christus bestehen. We must resist them and demand that Christ remains supreme. Wir müssen ihnen widerstehen und fordern, dass Christus der Oberste bleibt. Schau, was in Römer Kapitel 12, Vers 4 steht. Ich finde, es ist eine sehr schöne Schriftstelle, den Leib betreffend. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Funktion haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder. Beautiful. Wunderschön. Vielfalt. Denk mal darüber nach. Es heißt nicht, wir haben verschiedene Positionen in der Gemeinde. Es heißt, wir haben verschiedene Funktionen. Ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte ich darauf bestanden habe, dass es keine Positionen in der Gemeinde geben darf. In der Gemeinde darf es nur Funktionen geben, keine Positionen. One day I was teaching about the body a long, long time ago. Eines Tages vor langer Zeit lehrte ich über den Leib. And the church tried to become a real healthy church, but it was pretty hierarchical. Die Gemeinde versuchte, eine wirklich gesunde Gemeinde zu werden, aber sie war ziemlich hierarchisch. But the pastor really respected me. Der Pastor respektierte mich aber sehr. And he really wanted me to teach anything that's on my heart, even if it's confronting. Er wollte, dass ich alles lehre, was mir auf dem Herzen liegt, auch wenn es konfrontierend ist. And I was teaching on what a real church looks like. Ich lehrte, wie eine wahre Gemeinde aussieht. Because in the church there was such a strong level of hierarchy. Denn in der Gemeinde war die Hierarchie sehr stark ausgeprägt. They had a very strong theology of placing importance on being fruitful. Sie hatten eine sehr starke Theologie, die Wert darauf legte, fruchtbar zu sein. No fato de sermos frutíferos. And a fruitful Christian life did not mean at all that you matured in Jesus. Und ein fruchtbares christliches Leben bedeutete keineswegs, dass man in Jesus reifer wird. It meant that you made your home group multiply as often as possible. Es bedeutete, dass du deinen Hauskreis so oft wie möglich vervielfältigst. It only meant numbers. Es ging nur um Zahlen. Relacionado somente a números. So the people could live in sin, they could be in a mess, as long as the numbers increased, the leader was fruitful. Die Leute konnten also in Sünde leben, sie konnten im Schlamassel sein, solange die Zahlen stiegen, waren sie fruchtbar. And the fruitful leader was climbing up the ladder of career, so to say, in the church. Und der fruchtbare Leiter kletterte sozusagen die Karriereleiter in der Gemeinde hinauf. But I really, really liked that guy. Aber ich mochte den Kerl wirklich sehr. And he gave me freedom to really preach in his church anything that's what that was on my heart. Und er gab mir die Freiheit, in der Gemeinde alles zu predigen, was ich auf dem Herzen hatte. I, in the middle of teaching about what the church actually is. Also mitten im Lehren darüber, was die Gemeinde eigentlich ist. He would have loved being there. Du hättest es geliebt, dabei zu sein. Dann wärst du fast von deinem Stuhl gefallen. Because, you know, sometimes I do what Paul does. Weißt du, manchmal tue ich nämlich das, was Paulus tat. Not that I dare to compare myself with him. Nicht, dass ich es wage, mich mit ihm zu vergleichen. You know, Paul sometimes says, oh, I'm speaking like a foolish man. Weißt du, Paulus sagt manchmal, ich rede wie ein Narr. To confront or to actually bring a strong truth across. Zu konfrontieren oder eigentlich eine starke Wahrheit rüberzubringen. And there I was telling them, I said, look at my body. Da sagte ich, schaut euch meinen Körper an. You right now are sitting here and you're listening to me and you're listening to me and you're enjoying this. Ihr sitzt jetzt hier, hört zu und ihr genießt es. I release a prophetic word that changes your life forever. Ich gebe ein prophetisches Wort weiter, das euer Leben für immer verändert. Also, look at my body. Also sagte ich, schaut euch meinen Körper an. For you, my voice is a very important member of my body, my vocal cord. Für euch ist meine Stimme, also die Stimmbänder, ein sehr wichtiges Körperteil. Membros muito importantes do meu corpo. I'm laying my hands on you and you feel the power of the Holy Spirit, you heal. You see my hands, very important members of the body. Ich lege meine Hände auf euch und ihr fühlt die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr werdet geheilt. Ihr seht, meine Hände sind ein sehr wichtiger Teil meines Körpers. And I said, but nobody pays any attention to the butthole. Dann sagte ich, aber niemand beachtet den After. I said, but you know what? Ich sagte, weißt du? We think that that member has no importance. Wir denken, dass dieses Körperteil keine Bedeutung hat. But if this member, aber wenn dieses Körperteil, my butthole, my anus, das Poloch, der After, closes itself and stops working, doesn't open anymore, sich schließt und nicht mehr funktioniert, sich nicht mehr öffnet, won't be long and you will be dead. Wird es nicht mehr lange dauern und du wirst tot sein. Die from internal poisoning. Du stirbst an einer inneren Vergiftung. I said, so you. Butthole is more important than your mouth. Ich sagte, euer Poloch ist wichtiger als euer Mund. If I don't speak for a month, I'm still alive. If I don't poop for a month, I'm dead. Wenn ich einen Monat lang nicht spreche, bin ich noch am Leben. Aber wenn ich einen Monat lang nicht groß mache, sterbe ich. I said, and the church throws the buttholes out of the church, but those are the ones that we need. Ich sagte, und die Gemeinde wirft die Polöcher aus der Gemeinde, aber das sind diejenigen, die wir brauchen. So I said to people, if you're a butthole, don't feel bad. We need it. Deshalb sagte ich den Leuten, wenn du ein Poloch bist, fühl dich nicht schlecht, wir brauchen dich. Nós precisamos de você. And you know, in English it's a beautiful play on words, such a butthole. Im Englischen ist das ein schönes Wortspiel. Porque isso é usado também como xingamento. Em português ficaria muito sujo, por isso não traduzi. É mais stronger em português. Ah, em inglês não é sujo. Auf Portugiesisch ist es stärker. Okay, so but look at this. Aber schau dir das an. Paul is literally saying there is diversity. They're all individually different members with different functions. Paulus sagt wortwörtlich, es gibt eine Vielfalt. Sie sind alle individuelle Glieder mit unterschiedlichen Funktionen. I love. Love so much the truth of diversity in the body. Ich liebe die Wahrheit über die Vielfalt im Leib so sehr. You know, when I was really young, I did not like that at all. Als ich noch sehr jung war, mochte ich das überhaupt nicht. Ich wollte, dass alle gleich sind. Believe the same, think the same, act the same. Das gleiche Glauben, das gleiche Denken, dasselbe Tun. Pray the same way. Auf dieselbe Weise beten. Let everybody become the same powerful man, woman of God. Lasst uns alle die gleichen mächtigen Männer und Frauen Gottes werden. Wenn wir alle eine klare Entscheidung treffen würden. Jesus ist das Haupt. Er ist der Ackerbauer. Er ist der Gott, der den Tempel bewohnt. My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. If you have enjoyed everything that you've learned from us. Wenn dir gefällt, was du von uns gelernt hast.